95.5 Charivari. Münchens Hitradio. Präsentiert von Bensi.immobilien. Traumimmobilie gesucht, ein Zuhause gefunden. Bensi.immobilien. Are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark when it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. You know I can't live without you. I'm on my knees. Where are you now? Shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. If you love me, say so. If you love me, Noch mehr Hitmix? Jetzt auf der neuen Party-Hitmix Doppel-CD. Volume 13 mit DJ Enrico Ostendorf. Jetzt bestellen auf charivari.de. Butterflies all tied up. Don't make me change. Come to my boudoir. crazy, going crazy, taking it to the top. Table, you can take it to the store, so you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. Show me love. Für Sie frisch aus dem Presswerk, rechtzeitig zum Fest. Der Party Hitmix Volume 13, die neue Doppel-CD. Volume 13, die neue Doppel-CD. Jetzt bestellen auf charivari.de. I love it.

95.5 Charivari, Münchens Hitradio. DJ Enrico Ostendorf in The Mix. Das ist ja schon Weihnachtsgeschenk genug. Am Montag bei mir in der Show Frank Wilde, der Mann ist Motivationscoach. Er bringt es auf den Punkt, der Stress mit der Family an Heiligabend. Und dann sind sie alle vollgefressen, angesoffen und dann hauen sie natürlich Dinge raus, die sie normalerweise sich nicht trauen, weil sie den oder die ja auch nicht sehen. Ja, wie umgehen mit dem Stress und wie man es besser machen kann, das gibt's am Montag in der Show. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio. Präsentiert von Bensi.Immobilien. Traumimmobilie gesucht, ein Zuhause gefunden. Bensi.Immobilien. Don't wanna Doppel-CD Volume 13. Nicht im Handel, nur bei uns. Jetzt bestellen auf charivari.de. Take that time. Even if the road is long, even 95.5 Charivari. Der Party-Hitmix. Mit DJ Enrico Ostendorf. Not everyone understands. your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Doppel-CD, Volume 13. Jetzt bestellen auf charivari.de. 5 Charivari. Münchens Hitradio. Präsentiert von Bensi.Immobilien. Traumimmobilie gesucht, ein Zuhause gefunden. Bensi.Immobilien.